jak es lebt. Und den Menschen, die da aus meiner Normalität muss man erleben, fürchten sind voller Verzweiflung. Eine Stadt, Das Land muss sich die Ruinen in Türmen.